Kleine Polizist, wenn du einmal auf Streife bist. Jungen siehst, die schauen dich an. Was machst du dann? Keine Polizist, wenn du einmal im Frühling bist und wenn du mit einem Liebesmädchen gehst und wenn sie dass sie es 14 Jahre ist, dann bist du dran. Was machst du dann? Kleine Polizist, wenn du einmal betrunken bist. Was machst du dann? Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Die Welt ist Mist. Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Die Welt ist Mist. Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Kleiner Polizist. Die Welt ist Mist. Die Schuldigen bestraft. Der Kampf gegen den Volksschädling Schwarzhandel geht unerbittlich weiter.